Thank you.

ich würde gerne halt hier das Dach in Ordnung bringen, einen vernünftigen Estrich machen und dann könnten wir hier halt produzieren. Das Ding ist, ich brauche hier, weil wir sind im Außenbereich, da brauche ich eine Umnutzung machen, weil das ist ja hier landwirtschaftlich hier genutzt, sieht man ja, okay? Da brauche ich also eine Umnutzung und die Umnutzung findet auf dem Formular vom Bauantrag statt. Das heißt also, es ist ein Bauantrag. Ein Bauantrag im Außenbereich, der wird erstmal abgelegt. Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern, dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst du? Aber die ganzen Planer, die sich natürlich darüber freuen über die Regelung, ne? Kann ich aber nicht. Ich meine, ich habe auch keinen Dukaten-Esel, der Geld scheißt oder was. Wie stellen die sich dann sowas vor? Das ist ganz einfach. Politischer Wille ist nicht da, dass ich hier produzieren kann. Weißt du, was die zu mir sagen? Die sagen zu mir, wir wollen die Zersiedelung des ländlichen Raumes aufhalten. Hier oben. Guck doch mal raus. Wenn du hier rausguckst, da kannst du bis zum Horizont, geht ein Feld. Und wenn du an dem Horizont stehst, da kannst du nochmal bis zum Horizont gehen. Ist immer noch der gleiche Feld. Wo ist denn da eine Versiedelung, bitte? Was war im Münsterland? Meine Frau kommt aus dem Münsterland. Da ist Versiedelung. Ja, da kann man das so sehen. Ja. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Landschaft. Und hier ist Agrarwüste. Und wenn einer kommt und möchte halt irgendwelche alten Ställe irgendwie nutzen, also tut mir leid, dann haben sie mir jetzt einen Verwaltungslots zur Seite gestellt. Ein Verwaltungslots, der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörde. Ey Leute, stellt euch doch mal selber, dann muss man sich, halt mal die alle selber zu. Wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, dann können wir auch sagen, dann können wir es lassen. Also Leute, ich hab Bock, was anzupacken, ich hab Bock, die Welt zu verbessern, aber irgendwer muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es lassen. Und jetzt sitzen wir da in einer Produktionshalle, nicht genehmigt, illegal, und wir haben einen Haufen solche, also es sind, wir wollen unbedingt, dass die Leute vom Land in die Stadt ziehen. Da haben sie mir angeboten bei Wismar, der Bürgermeister saß hier neben mir, ne? Wir hatten einen Termin bei der Landwirt. Da haben sie gesagt, wir müssen doch nach Wismar, da haben wir auch eine Grünwiese, da ist eine grüne Wiese, da haben wir ein schön frisches Gewerbegebiet erschlossen, da können sie eine Metallhalle bauen, da kennen wir auch die Künstler, wie ein Flyer geht, wer baut die Metallhalle, zack, fertig. Können wir noch fördern wir ihn noch. Nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich denn dann mit dieser Immobilie? Die zerfällt dann. Wer kommt denn? Also kann ich nicht, die kann ich nicht begreifen. Guck mal hier, das musst du dir mal angucken. Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein, der ist ja so nicht gewachsen, hat sich hingestellt, Hammer und Meißel, und hat den Stein hier eckig geschlagen. Vor 200 Jahren. Da baue ich mir eine Halle auf der grünen Wiese aus. Da muss man schon ein bisschen dann irgendwo. Wo sind wir denn? Abfuck sind wir. Die Leute, die sowas entscheiden, sind ja keine Bauingenieure oder so. Das sind Leute, die haben Verwaltung. Verwaltung, das sind vom Beruf Verwaltung. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es geht für ein paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die 10. Dating-App erfüllen. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Mami! Ansonsten geht's halt nicht, okay? Funktioniert anders nicht. Und wir machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit Produkten, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Mami! Das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz. Wir brauchen 5G, brauchen wir. Für die Entwicklung des ländlichen Raumes brauchen wir 5G. Boah, ey, ich krieg ein zu viel.

ja hier lang geschafft. Scheiße.